Meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen, genießen Sie mit uns in den nächsten Minuten eine Welt voller Liebe, Angst, Sexualität und Tod. Was wollen Sie? Was für Hölle wollen Sie? Scheiße. Mann, hast du nicht einen anderen Sender? Fick dich ins Knie, Mann! Wenn ich diese kranken, perversen Wichser in die Finger kriege, dann kommt die Abrechnung. Beatpunk Radio. Zufall entdeckte sie das Loch in der Wand. Der alte Speicher musste seit Jahrhunderten nicht mehr betreten worden sein. Die Kiste mit den sonderlichen Kassetten darin war über und über mit Spinnweben bedeckt. Auf dem verstaubten Etikett war krakelig Interview mit Roger Behrens gekritzelt. Der Scanner ergab, dass dieses Fundstück aus dem Jahr 2004 stammte, einer scheußlichen Epoche, als der Mensch noch ein geknechtetes, zur Arbeit gezwungenes Wesen war. Wie sich später herausstellen sollte, war jener Roger Behrens einst Autor verschiedener Bücher und Zeitschriften gewesen, die allesamt von solch sonderbaren Themen wie kritische Theorie und Popkultur handelten. Nachdem sie sich im Historischen Museum ein geeignetes Abspielgerät besorgt hatte, betätigte sie gespannt die Play-Taste. Du beziehst dich in deinen Büchern sehr stark auf einen Begriff wie den der kritischen Theorie. Ist dieser Bezugspunkt an die ebenso bezeichnete Frankfurter Schule um Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse oder Walter Benjamin gebunden? Oder was verstehst du darunter? Also kritische Theorie ist ja als Begriff geprägt worden von Horkheimer und von Marcuse in zwei grundlegenden Aufsätzen in den 30er Jahren im US-amerikanischen Exil. Und ich benutze den Begriff in genau der Weise, wie Horkheimer das auch fast programmatisch formuliert hat, damit aber nicht beschränkt auf bestimmte Personen, wie etwa diejenigen, die am Frankfurter oder dann später emigrierten Institut für Sozialforschung waren, sondern in der allgemeinen Weise, wie Horkheimer das auch meint, als kritische Haltung beziehungsweise als eine bestimmte Theorielinie, die man durch erstmal die vier Namen Kant, Hegel, Marx und Freud kennzeichnen kann, also Erkenntniskritik, Geschichtsphilosophie, Kritik der politischen Ökonomie und Psychoanalyse. Und in diesem erweiterten Sinne denke ich, dass durchaus auch andere Autoren dazu zählen würden, angefangen vielleicht bei Karl Korsch oder auch Lukács, und ich selber würde auch jemanden wie Ernst Bloch dazu zählen. Bedarf es eines kritisch-theoretischen Blicks auf Kultur? Ja, unbedingt. Also das scheint mir der wesentliche Punkt zu sein, auch in der Art und Weise, wie die kritische Theorie dann im engeren Sinne, also die Forschungsarbeit des Instituts für Sozialforschung, sich unterscheidet von der, sagen wir, Grundlagenarbeit, die Marx und Engels geleistet haben, dass nämlich Ausbeutungsverhältnisse oder Unterdrückungsverhältnisse in modernen Gesellschaften des 20. Jahrhunderts nicht mehr allein ökonomisch oder mit Blick auf die ökonomische Struktur erklärt werden können, sondern das, was gemeinhin ja gerne als Überbau bezeichnet wird, die kulturellen Verhältnisse eine Eigendynamik entwickelt haben, die gleichsam die gesellschaftlichen Strukturen, die repressiven Strukturen verdoppeln und verlängern. Deswegen ist eine Beschäftigung mit Kultur im kritischen Sinne unbedingt notwendig, wobei man dazu immer sagen muss, dass Gesellschaftskritik in dem Sinne eben nicht Kulturkritik heißt. Also ich glaube, dass die Cultural Studies zum Beispiel als jetzt ein wesentlicher Zweig, der ja auch sagt, dass man sich mit Kultur beschäftigen muss, da etwas zu verkürzt sind, weil sie eben die gesellschaftliche Struktur nicht analysieren, sondern quasi das, was frühe Gesellschaft heißt, jetzt in ihrem Blick kulturalisieren, und das würde für mich zu kurz greifen. Aller Orten wird die Kulturindustrie-These, die Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung entwickelten, publizistisch begraben. In dem besagten Buch wird dargelegt, dass alle Kultur als Ware entsteht und unter kapitalistischen Bedingungen zur Reklame verkommt. Reklame für sich selbst und für die Gesellschaft, wie sie ist. Lässt sich dem Vorwurf, diese Kritik der Kulturindustrie wäre, bezogen auf Pop unzeitgemäß, beziehungsweise mit Blick auf Adornos Urteil über Jazzmusik, schlichtweg falsch, etwas entgegnen? Also die Kulturindustrie-These, wie Adorno und Horkheimer sie in der Dialektik der Aufklärung formulieren, ist ja erstmal eine Analyse einer bestimmten gesellschaftlichen Situation in den 40er Jahren. Und das scheint mir dort der entscheidende Punkt zu sein, dass es sich nicht um eine Kulturanalyse handelt, also nicht um einen aus der Gesellschaft herausgelösten Bereich, der dort untersucht wird, sondern mit dem Begriff der Kulturindustrie beschreiben Adorno und Horkheimer eben die spätkapitalistische Gesellschaft, die sich gegen Mitte des 20. Jahrhunderts durchgesetzt hat, vor allen Dingen in den massendemokratischen Gesellschaften, wie dann am Beispiel der USA dort im Kulturindustrieabschnitt gezeigt wird. Das ist insofern erstmal wichtig, weil auch da wieder deutlich wird, dass die Kulturindustrie-These nicht kulturkritisch verkürzt gemeint ist, sondern eben Bestandteil einer Gesellschaftstheorie ist. Wenn es dann heißt, dass alle Kultur zur Ware wird, dann meint das ja genau die Diagnose des Spätkapitalismus, in dem gesagt wird, dass der Kapitalismus zum ubiquitären, also allgegenwärtigen System geworden ist und es keine Nische mehr gibt. Und genau in dem Verhältnis glaube ich, dass die Kulturindustrie-These unbedingt Aktualität beanspruchen kann. Sie muss allerdings in einigen Punkten revidiert oder aktualisiert werden. Und das betrifft hauptsächlich die dann der Dialektik der Aufklärung zugrunde gelegten ökonomischen Analysen. Horkheimer Adorno, und das war ja auch ein Streit im Institut für Sozialforschung, ging ja davon aus, dass der Kapitalismus sich wie ein Block in monopolkapitalistischer Formation verdichtet hat und es keinen Ausweg gibt. Andere, wie etwa Marcuse, haben demgegenüber ja eher eine, oder auch Franz Neumann, eher eine kapitalismuskritische Position vertreten, die die Strukturen eher dynamisch angesehen hat. Und das scheint mir auch für die Kulturindustrie zuzutreffen, die sich dann in der Nachkriegszeit insbesondere entwickelt hat unter dem Vorzeichen der Popkultur.